eine kurze Nachfrage. Ungefähr erstes Drittel Ihres Vortrags haben Sie kurz auf Englisch ein Zitat angefangen und den Namen Jameson erwähnt. Ist das Frederick Jameson? Frederick Jameson, der hat diese Formel für sozusagen, wie nennt das, marxistisch-hermeneutische Literatur. Inside the world, outside the world and in it at once, so heißt es bei ihm. Und das ist so, die fiel mir da gerade ein, aber das ist abgebrochen. Ja. Das ist eine sehr psychoanalytische und lakanistische Technik mit einbezieht in so eine marxistische Hermeneutik, die der Jameson sie versuchte zu entwickeln um 1980 rum. Das war übrigens auch die Zeit, wo er das geschrieben hat. Ja. Dazu eben, das konnte jetzt am Tisch gebracht werden, dass er heftige Diskussionen mit den Antifas und mit den KPD-Kommunisten da im Untergrund einfach auch hatte, um diesen Proletariatsbegriff. Was ich jetzt leider nicht bringen konnte, ich habe es ja immer mit dem Proletariat, und da, das ist so eine Begegnung, das muss man irgendwann andermal nachtragen, jetzt wird das zu viel, eine Begegnung einerseits immer auf der ideologischen und scholastischen doktrinären Ebene mit dem Proletariat als eine Lehrformel, wie vermitteln wir das, wie vermittle ich das mit dem deutschen Staatsvolk, zu dem das offenbar eingebacken ist und eingefasst ist, ja, dieses bleibende Dilemma. Und das, dann begegnet er bei dieser HJ-Führerbeförderungs-Rekrutierungsappell-Aktion plötzlich diesen Resten vom Proletariat jetzt als Phänotyp genommen. Das sind subversive Elemente, vermischt mit anderen, mit sozusagen Lumpen, proletarischen und abgesunkenen bürgerlichen und wirklich sehr depravierten, kaputten Typen so auch, ja. Aber das zieht sich auch wie so ein Leitmotiv durch. Schon als kleiner Junge wird er am Bahnhof, wo er gerne streunt und ausbüchst, auch aus der Schule und am Bahnhof schaut, was da alles so ist. Ja, zu später Stunde der Zehnjährige von Halbwüchsigen, so einer Bande, sexuell attackiert und verfolgt, läuft schreiend davon. Aber solche Sachen sitzen bei ihm. Das ist die richtige Begegnung mit dem rebellischen, subversiven Proletariat, da wo es auch sozusagen sich noch als solches, noch so sozusagen als Verkörperung von einem Funken der Revolte, auch in Deutschland noch Gestalt gibt, ja. Und da sind sehr eindrucksvolle Episoden, und ihn hat es auch immer hingezogen, auch unübersehbar in der Auseinandersetzung mit der nicht einfach eben nur Studentenbewegung, sondern Jugendbewegung, dass er in eine Kommune eintritt in Berlin, als diese Kommunebewegung beginnt, dann tritt er auch gleich in so eine Kommune ein, er war nicht furchtbar oft da, aber er ging mitten rein, oder das ist SPK, das Sozialistische Patientenkollektiv Heidelberg, auch reinschaut, dann Gutachten gibt, und immer hat es ihn, da macht er auch kein Hehl daraus, ja, immer hat es ihn in diesen Untergrund der Gesellschaft reingezogen. Untergrund der Gesellschaft ist ein bisschen pathetisch, aber eben dieses subversive Element der Klasse, ja. Und das ist so ein Hang und so ein Sog, und da fühlt er sich auch zugehörig, aber ist dann schon wieder in dieser klassenmäßigen Ambivalenz. Das stand jetzt nicht so im Vordergrund bei dieser Darstellung, sondern stand einfach die deutschen Zustände und dieser Schulz-Zusammenhang im Vordergrund.